Kundgabe 1936. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.6.1941. Irdische Verfügungen. Weltliche Macht. Setze den irdischen Anforderungen meinen Willen entgegen. Erfülle zuerst die Gebote, die ich euch gegeben habe, bevor ihr den weltlichen Anforderungen nachkommt. So jedoch die weltlich herrschende Macht gleichfalls meinen Willen, ihren Bestimmungen voransetzt, so sie gleichfalls handelt oder Gesetze erlässt, die meinen Liebegeboten entsprechen, wird sie von mir gesegnet sein und dieser Segen sichtlich auf allem ruhen, was sie unternimmt. Denn ein Regent, der von meinem Segen begleitet ist, wird sein Volk weise und gerecht führen. Er wird seine Erdenaufgabe erfüllen und wieder unvergleichlichen Segen stiften dort, wo er seines Amtes waltet. Doch das Gebot der Liebe muss jeder Handlung vorangesetzt werden. Dann wird auch der Herrscher weise sein. Dann wird auch sein Beispiel Erfolg eintragen. Und so sollten die Menschen immer nur darauf achten, liebetätig zu sein und den Mitmenschen stets dieser Liebe gemäß zu bedenken. Denn nun muss er auch an Wissen zunehmen. Er wird das, was er zuvor nur gefühlsmäßig anerkannte, nun voll bejahen können. Denn ihn lehrt die innere Stimme, sich mit der göttlichen Weisheit eingehend zu beschäftigen. Dann erst kann sie dem menschlichen Herzen zugeführt werden. Dann erst wird das Vernommene des Menschen Eigentum werden. Dann kann er es auch vertreten der Welt gegenüber. Dann also unterstellt er zuerst den eigenen Willen dem Willen Gottes. Und zum Zeichen dieser Einigkeit mit Gott tritt er mutig den Bestimmungen gegenüber, die die herrschende Gewalt erlassen hat. Es wird nur dort Widerstand geboten werden können, wo Jesus Christus als alleiniger Herr des Himmels und der Erde erkannt wird. Der feste Glaube an den göttlichen Erlöser macht den Menschen frei und stark. Und Kraft dieser Stärke setzt er den Verfügungen von menschlicher Seite diesen seinen Glauben entgegen und wird den größten Erfolg haben. Er fürchtet nicht mehr die irdische Gerichtsbarkeit durch die Erkenntnis, dass es einen gibt, der alle Geschicke der Menschen lenkt, der auch nun wieder in Erscheinung treten wird, wenn irdische Gesetzgebung alles ungültig zu machen versucht, was bisher als größtes Gebot den Menschen gelehrt wurde. Gott über alles zu lieben und den Nächsten wie sich selbst. Amen.